deinem Haus bei dir, da brennt noch Licht. Ob du mich überhaupt noch liebst, sicher bin ich nicht. Dein Name steht noch an der Tür, ich bin ganz aufgeregt. Was sag ich, wenn ich vor dir steh und in deine Augen seh? Sag, ich kann bleiben, schick mich nicht wieder fort. Ich hol die Sterne für dich vom Himmel, darauf hast du mein Wort. Donna Mia, sag, du verzeihst mir, schick mich nicht wieder weg. Gib mir nur einmal noch eine Chance. Sag nicht, es ist für uns zu spät. Ich weiß, es hat dir weh getan, als ich damals ging. Und würdest du jetzt sagen, geh, dann nehme ich es hin. Ich würde es bestimmt verstehen, wenn du sagst, vorbei. Irgendwie, da wäre es doch so schade um uns zwei. Donna Mia, sag, ich kann bleiben, schick mich nicht wieder fort. Ich hol die Sterne für dich vom Himmel, darauf hast du mein Wort. Verzeihst mir, schick mich nicht wieder weg. Gib mir nur einmal noch eine Chance. Sag nicht, es ist für uns zu spät. Donna Mia, sag, ich kann bleiben, schick mich nicht wieder fort. Ich hol die Sterne. Sag nicht, es ist.